23. Kapitel: Die monarchisch-republikanische Freimaurerei in Deutschland. Diese etwas sonderbare Überschrift wird durch die Tatsachen selbst gerechtfertigt. Solange die Monarchie bestand, ließen es die drei altpreußischen Logen an Huldigungen dem Herrscherhaus gegenüber durchaus nicht fehlen. Kein Anlass ging vorüber, ohne dass nicht eine mehr oder minder schwungvolle Ergebenheitsbekundung an den Kaiser gerichtet worden wäre. Zahlreiche Logen drücken schon durch ihren Namen Staatstreue und monarchische Gesinnung aus. Wir finden da Logen wie Friedrich zur askanischen Treue in Ballenstedt, Wilhelm zur ostpreußischen Treue in Bartenstein, Friedrich Wilhelm zur Morgenröte in Berlin, Friedrich Wilhelm zur gekrönten Gerechtigkeit in Berlin, Friedrich zur Gerechtigkeit auch in Berlin, Friedrich Wilhelm zum Eisernen Kreuz Bonn, Luise zur gekrönten Schönheit Charlottenburg, Wilhelm zur strahlenden Gerechtigkeit Kulmschwetz, Friedrich Leopold zur Morgenröte in Görlitz, Hohenzollern treu und beständig in Magdeburg, Friedrich Wilhelm zur Wahrheit und Treue in Rathenow, Prinz von Preußen zu den drei Schwertern in Solingen, Hohenzollern in Wiesbaden und so weiter und so weiter. Die meisten der eben genannten Logen, denen noch Dutzende mit ähnlichen Namen an die Seite gestellt werden könnten, gehörten der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland in Berlin an. Ja, konnte man denn überhaupt an dem streng monarchischen Charakter der altpreußischen Logen auch nur einen Augenblick zweifeln? Waren nicht hunderte von deutschen Offizieren Mitglieder der Freimaurerei? Haben sich nicht über 2000 Brüder im Weltkrieg das Eiserne Kreuz verdient? Hat man in Freimaurerkreisen nicht gerade den altpreußischen Logen immer und immer wieder den Vorwurf gemacht, sie buhlten um Fürstengunst, weil ein Schutzherr aus königlichem Stamme an ihrer Spitze stünde? Und haben denn die übrigen Großlogen nicht alles getan, was von ihnen billigerweise verlangt werden kann? Wurden nicht zum Beispiel von den Brüdern Bode Vorträge über den deutschen Siegeswillen veranstaltet? Haben nicht 5 Hamburger Logen allein 1000 Mark als U-Boot-Spende aufgebracht? Hat sich nicht der deutsche Großlogentag von 1917 wärmstens für die Kriegsbeschädigten eingesetzt? Haben nicht die Hamburger Großloge und die Großloge zur Sonne sogar die Beziehungen zur Schweizer Großloge Alpina 1916 abgebrochen, weil sie eine deutschfeindliche Haltung einnahmen? Und wurden nicht die Beziehungen der deutschen Großlogen zu denen in feindlichen Ländern während des Weltkrieges abgebrochen? Alles stimmt. Nur der letztgenannte Satz bedarf einer kleinen Richtigstellung. Abgebrochen wurden bloß die Beziehungen zum französischen und italischen Großorient. Die zu den Großlogen der üblichen feindlichen Länder sollten bloß ruhen. Erklärung des Deutschen Großlogentages vom 29. Mai 1915. Was aber ist mit der kleinen U-Boot-Spende, mit den paar Vorträgen Bruder Bodes und mit den verschiedenen Wohltätigkeitsakten eigentlich bewiesen? Was ist mit den Huldigungstelegrammen und mit den Logennamen? Gibt es denn keine stärkeren, keine überzeugenderen Beweise für die monarchische Gesinnung auf das Wenige, was da angeführt wurde? Wenn man auch noch so vorurteilslos an die Sache herantritt und das ernste Bestreben hat, Beweise für die monarchische Gesinnung zu sammeln und vorzubringen, man findet keine. Die Besuche, die 1913 und 1914 zwischen englischen und deutschen Freimaurern in Berlin und London ausgetauscht wurden, mag man immerhin als vaterländische Taten gelten lassen, um einen drohenden, alles verwüstenden Kriege vorzubeugen. Sie wurden bekanntlich auch anders ausgelegt und nicht gerade zum Vorteil der deutschen Freimaurerei. Ein Beweis für die monarchische Gesinnung kann darin nicht erblickt werden. Dagegen aber stoßen wir auf Schritt und Tritt auf recht unerfreuliche und oftmals geradezu bedenkliche Erscheinungen, auf Äußerungen und Handlungen, die auf jeden Unbefangenen befremdend wirken müssen. Die drei altpreußischen Logen, also die große Mutterloge zu den drei Weltkugeln, die große Landesloge der Freimaurer von Deutschland und die große Loge von Preußen genannt zur Freundschaft, sämtlich in Berlin, haben bekanntlich seit Friedrich dem Großen eine ganze Anzahl von Hohenzollernfürsten zu den ihrigen gezählt. Friedrich der Große selbst erhielt allerdings in einer Hamburger Loge Absalom das Licht, in das Geheimnis der Loge einzudringen gelang ihm jedoch niemals und er erfuhr nicht einmal etwas von den Hochgraden, die sich bald nach seiner Aufnahme 1738 entwickelten und eine stets wachsende Bedeutung erlangten. Er stand der Logentätigkeit mit starkem Misstrauen gegenüber und machte seinen Schutz wiederholt von der Erfüllung gewisser Bedingungen abhängig. Friedrich Wilhelm III., König von Preußen, erhielt 1814 das Licht und war später Schutzherr der großen Landesloge von Preußen. Geheimnis, Zweck und Mittel der Freimaurerei blieben ihm zeitlebens unbekannt. Von einem ehemaligen Großmeister, dem Bruder Grafen Haugwitz, entsprechend aufgeklärt, betrachtete er die Freimaurerei mit stetem Argwohn. Da aber eine Anzahl seiner treuesten und verlässlichsten Beamten in die Logen eintrat, bestand zunächst keine wesentliche Gefahr. Perseverin der Erste befolgte dieselbe Taktik. Als er noch König von Preußen war, ließ er zahlreiche zuverlässige Staatsbeamte in die Loge eintreten und suchte dadurch die Freimaurerei ihres staatsgefährlichen Charakters als Geheimbund zu entkleiden. Dessen ungeachtet kam es bald zu scharfen Konflikten, so dass der König im Jahre 1864 den Logen sogar die Schließung androhen musste, wenn sie sich weiter mit Politik beschäftigten. Bemerkenswert ist das Urteil, das der Grand Orient de France über Kaiser Wilhelm I. fällt. Er hat sich niemals durch ernstliche Erfüllung seiner maurerischen Pflichten ausgezeichnet, hielt es aber dessen ungeachtet für vorteilhaft, selbst an der Spitze einer Einrichtung zu stehen, die eine so weite Verbreitung in der Welt besitzt.